Good morning and a wonderful good morning. Guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen. We from hot Sao Paulo and you wherever in the world you are. Wir vom heißen Sao Paulo grüßen dich, wo auch immer auf der Welt du bist. I keep being thankful and overwhelmed at the same time. Ich bin immer wieder dankbar und gleichzeitig überwältigt. When I hear into how many languages these devotionals are being translated. Wenn ich höre, in wie viele Sprachen diese Andachten übersetzt werden. I over and over and over again meet people. Immer und immer wieder treffe ich Menschen. And they tell me how they've been impacted through this devotional. So thank you. Die mir erzählen, wie sie von diesen Andachten beeinflusst werden. Danke. Thank you for listening and thank you for telling us. Danke, dass du uns zuhörst und uns davon erzählst. And of course, thank you for Holy Spirit for using us. Und natürlich danken wir dem Heiligen Geist, dass er uns gebraucht. So we were talking about that there's only one foundation and that's a person. Wir reden also darüber, dass es nur ein Fundament gibt. Das Fundament ist eine Person. And the person is called Jesus. Und diese Person heißt Jesus. So we really have to do a constant inventory of our life and of the church. Wir müssen also eine ständige Bestandesaufnahme unseres Lebens und auch der Gemeinde machen. We have to always check and make sure, is Jesus still the foundation of my life? Wir müssen immer wieder überprüfen und sicher gehen, ist Jesus noch das Fundament meines Lebens? But we also need to always make sure, is Jesus still the foundation of the church that I'm part of? Außerdem müssen wir uns immer wieder vergewissern, ist Jesus immer noch das Fundament der Gemeinde, zu der ich gehöre? Think how many churches have that foundation as doctrine or leadership or hierarchy or even structure. Überleg mal, wie viele Gemeinden ihr Fundament in der Lehre, der Leitung, der Hierarchie oder sogar der Struktur haben. This ministry, this vision. Dieser Dienst, diese Vision, jene Vision. No. Nein. The only foundation that must be in our lives or in any church is called Jesus. Das einzige Fundament, das in unserem Leben und in jeder Gemeinde sein darf, heißt Jesus. So, look what Paul continues to say. Schau, was Paulus weiter sagt. You know, after he says, there is only this one foundation, and then he says, look. Nachdem er gesagt hat, dass es nur dieses eine Fundament gibt, sagt er in Vers 12 und 13, the quality of materials used by anyone building on this foundation will soon be made apparent. Die Qualität der Materialien, die jemand verwendet, der auf diesem Fundament baut, wird sich bald zeigen. And then he says, whether it has been built with gold, silver, costly stones or wood, hay and straw. Und dann sagt er, ob mit Gold, Silber und kostbaren Steinen oder mit Holz, Heu und Stroh gebaut wurde. I have heard so many different sermons on that. Ich habe schon so viele verschiedene Predigten darüber gehört. You know, they had everything exactly figured out. What is gold, what is silver, what is costly stones? Bei denen sie alles genau ausgeklügelt haben. Was ist Gold, was ist Silber, was sind teure Steine? And while I do believe, you know, there are in typology in the Bible certain symbols mean something. Ich weiß zwar, dass es in der Bibel bestimmte Symbole gibt, die etwas bedeuten. Yes, I understand that. Ja, das verstehe ich. But I do not think that that's the point that Paul is making here. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Paulus hier meint. You know, Paul is not saying that you have to figure out what the gold is that they build with and figure out what the silver is and the wood, hay and the straw. Paulus will damit nicht sagen, dass man herausfinden muss, was das Gold ist, mit dem man baut und was Silber ist, was Holz, was Heu und das Stroh. And I tell you why that's not the point. Ich sage dir auch, warum das nicht der Fall ist. Look. Schau. He says, their work will soon become evident, for the day will make it clear. Er sagt, ihr Werk wird bald sichtbar werden, denn der Tag wird es deutlich machen. When the Bible says the day with a specific article, the. Wenn die Bibel von dem Tag mit dem bestimmten Artikel der spricht. It's always talking about the same event. Ist damit immer dasselbe Ereignis gemeint? It's talking about the coming of the Lord Jesus and his judgment seat that we have to appear before. Sie spricht von der Ankunft des Herrn Jesus und seinem Richterstuhl, vor den wir erscheinen müssen. So the important point that Paul is making here is very simple, but very, very scary. Der wichtige Punkt, den Paulus hier macht, ist also ganz einfach, aber sehr, sehr beängstigend. He says that every single person who builds anything within the church. Paulus sagt, dass jeder in der Gemeinde etwas baut. You know, you remember, the foundation is Jesus, and then on that foundation, and he's talking about the context of the church, we are building. Du erinnerst dich, das Fundament ist Jesus und auf diesem Fundament, und es spricht im Zusammenhang von der Gemeinde, bauen wir. So, some people are building children's ministry. Manche Leute bauen also einen Kinderdienst. Other people are building the home groups. Andere bauen ihre Hauskreise. Other people are building music ministry. Andere bauen einen musikalischen Dienst. Other people are building prophetic ministry. Wieder andere bauen einen prophetischen Dienst. A teaching ministry. Einen lehrenden Dienst. Here is what Paul is saying. Hier ist, was Paulus sagt. It is not good enough to build on Jesus Christ. Es reicht nicht aus, auf Jesus Christus zu bauen. But it also has to be built so at the fire of judgment of Jesus Christ it will remain. Sondern es muss auch so gebaut werden, dass es im Feuer des Gerichts Jesu Christi bestehen bleibt. You see, fire stands for judgment. Feuer steht für Gericht. Fire stands for purifying. Feuer steht für Läuterung. So, at the end of everybody's life, am Ende des Lebens eines jeden Menschen, at the end of all the events in this world, am Ende aller Ereignisse in dieser Welt, there will be the day, wird der Tag kommen. Jesus will settle the accounts. Jesus wird die Abrechnung vornehmen. And every single person who's built anything in the church has to appear before him. Und jeder Einzelne, der etwas in der Gemeinde aufgebaut hat, muss vor ihm erscheinen. And now they have to see if his test, his judgment will make your work last or not. Um zu erfahren, ob Jesu Prüfung, Jesu Urteil sein Werk bestehen lässt oder nicht. So how can I already guarantee today that when I stand before Jesus, what I built within the church is going to last? Wie kann ich heute schon garantieren, dass, wenn ich vor Jesus stehe, alles, was ich in der Gemeinde aufgebaut habe, Bestand hat? See, if I make a little fire in my yard, wenn ich in meinem Garten ein kleines Feuer mache, and if I throw in wood, if I throw in, you know, straw or stubbles, it will burn away. Und Holz oder Stroh hineinwerfe, wird es verbrennen. But gold, silver and costly stones will still remain. Aber Gold, Silber und kostbare Steine werden trotzdem übrig bleiben. The fire would have to be incredibly hot and even then it would only get purified, but not destroyed. Das Feuer müsste unglaublich heiß sein und selbst dann würden sie nur gereinigt, aber nicht zerstört werden. So the question is not to figure out what horse, straw, hay and stubble is and silver, precious stones and gold. That's not the issue. Es geht also nicht darum herauszufinden, was für Paulus Stroh, Heu sowie Stoppeln, Silber, Edelsteine und Gold bedeuten. Das ist nicht das Problem. Because Paul is using a metaphor. Denn Paulus verwendet eine Metapher. The issue is when Jesus will come back and look you into the eyes and talk about everything you've built in the church. Die Frage ist, wenn Jesus zurückkommt und dir in die Augen schaut und über alles redet, was du in der Gemeinde aufgebaut hast, will you get reward or not? Wirst du dann dafür belohnt werden oder nicht? So how can I know, Reinhard? Woher soll ich das wissen, Reinhard? I will tell you tomorrow. Ich werde es dir morgen sagen. See you. Bis morgen.